Erster, ich werde mich auf meinen Wachturm stellen und auf den Wall treten, um zu schauen, damit ich erfahre, was Gott mir sagen und wie er auf meine Klage antworten wird. Zweiter, da antwortete mir Jahwe und sprach, schreibe die Vision auf Tafeln und mache sie deutlich, damit jeder sie leicht lesen kann. Dritter, denn die Vision hat eine bestimmte Zeit und eilt ihrem Ende zu, sie wird nicht lügen. Auch wenn es lange dauert, warte darauf, denn sie wird sicher kommen und sich nicht verspäten. Vierter, sicher ist, dass der Stolze nicht aufrichtig ist, aber der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Fünfter, wehe dem Verräter, der gierig ist und nie genug bekommt. Er ist wie der Tod, der immer mehr will und alle Völker und Nationen an sich reißt. Sechster, werden nicht alle über ihn spotten und Rätsel über ihn erzählen? Man wird sagen, wehe dem, der fremdes Gut sammelt, wie lange noch? Und der sich mit Schulden belädt. Siebter, werden nicht plötzlich deine Gläubige aufstehen und deine Feinde erwachen? Dann wirst du ihre Beute sein. Achter, weil du viele Völker ausgeraubt hast, werden dich nun alle anderen Völker ausrauben, wegen des vergossenen Blutes und der Gewalt, die du der Erde angetan hast, der Stadt und allen ihren Bewohnern. Neunter, wehe dem, der durch schlechte Taten Reichtum für sein Haus sammelt, um sich ein sicheres Zuhause zu bauen, damit er dem Unglück entkommt. Zehnter, du hast Schande über dein Haus gebracht, indem du viele Völker zerstört hast und damit dein eigenes Leben aufs Spiel gesetzt hast. Elfter, denn die Steine in der Mauer werden schreien, und die Holzbalken werden ihnen antworten. Zwölfter, wehe dem, der eine Stadt durch Mord baut und eine Siedlung durch Unrecht gründet. Dreizehnter, kommt das nicht von Jahwe, dem Herrn der Heere? Völker arbeiten für etwas, das am Ende verbrennt, und Nationen mühen sich umsonst ab. Vierzehnter, denn die Erde wird voll sein von der Erkenntnis der Herrlichkeit Jahwes, so wie das Meer mit Wasser bedeckt ist. Fünfzehnter, wehe dem, der seinen Nächsten aus seinem Zornbecher zu trinken gibt und sie betrunken macht, nur um ihre Scham zu sehen. Sechzehnter, du hast dich mit Schande gefüllt, nicht mit Ehre. Trinke nun auch du und wanke. Der Becher aus Jahwes rechter Hand kommt nun zu dir, und tiefe Schande wird deine Herrlichkeit bedecken. Siebzehnter, denn die Gewalt gegen den Libanon wird dich vernichten, und die Tötung der Tiere wird dich erschrecken, wegen des vergossenen Menschenblutes und der Gewalt gegen die Erde, die Stadt und alle ihre Bewohner. Achtzehnter, was nützt ein Götzenbild, das jemand geschnitzt hat? Was nützt ein gegossenes Bild oder ein falscher Lehrer, dem sein Schöpfer vertraut, obwohl er nur stumme Götter macht? Neunzehnter, wehe dem, der zu einem Stück Holz sagt, wach auf, oder zu einem stummen Stein, steh auf. Kann es denn antworten? Es ist zwar mit Gold und Silber bedeckt, aber es hat keinen Geist in sich. Zwanzigster, aber Jahwe ist in seinem heiligen Tempel, die ganze Erde soll vor ihm schweigen.